Quand Jésus-Christ a été ici physiquement, il était dans ce monde, mais pas de ce monde. Everything of him that we are of another world. Alles von ihm war von einer anderen Welt. Tout a été dans notre monde. Amen. Amen. You know, if you read, it's in Hebrew 11, talks about faith a lot. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Your system is not here at all. Mm-hmm. The system here is evil. Christ's system is your system. And that's why you learn it. You learn to live here where there is no stress, there is no sickness, and there is no all these evil things that are here that pursue them and overtake them. You learn to believe. We still fight by the fight of faith. To believe that we have a new body. I have a new everything. That you know whatever you touch is blessed. You believe because that's the word for it. That is how heaven work. That is why knowledge is very important. Deswegen ist Erkenntnis sehr wichtig. C'est pourquoi la connaissance est très importante. If your knowledge is of the knowledge of this world, this Satan will work through you. Und deine Erkenntnis, die Erkenntnis dieser Welt, das wird der Satan durch dich arbeiten. Et si ta connaissance est la connaissance de ce monde, là, le diable va travailler à travers de lui. He will steal your joy, your peace. Er wird deine Freude und deinen Frieden stehlen. Il va voler ta joie et ta paix. The knowledge of this world, for example, if doctor tell you you are going to die, that you are sick, you have cancer or whatever. And you know the knowledge of this world. If that is your focus, you will die even before the doctor pronounces you dead. Und wenn der Arzt beispielsweise zu dir sagt, dass du eine lebensbedrohliche Krankheit hast und nur noch ein paar Monate zu sterben hast, wenn du zu leben hast, dann wird wenn du nach der Erkenntnis dieser Welt gehst, wirst du vor Angst schon vor diesem Todesurteil sozusagen vor dem Todesurteil des Arztes sterben. Et la connaissance de ce monde est par exemple si un docteur te dit que tu as le cancer ou bien tu as quelque chose d'autre, tu vas mourir bientôt et toi maintenant tu commences à le croire et puis ça va te stresser c'est pourquoi tu vas même mourir avant la déclaration de la mort du docteur. Praise the Lord. Amen. Amen. But if you believe Christ more than you believe whatever the doctor is saying. Christ will walk through you. Whoever you believe more, or most, is the one going to win. If even you are born again. La personne à laquelle tu crois de plus, c'est la personne qui va gagner dans ta vie. Et donc si tu crois Jésus-Christ plus que le docteur, c'est lui qui va gagner dans ta vie. Wem du am meisten Glauben schenkst, der wird auch gewinnen, selbst wenn du wiedergeboren wirst. You know, to believe. You know, I've thought of it today when the Lord was giving me this message. Because this was not what I was going to preach today. There was something else I was going to preach, but it's also faith. He said I should postpone that for the meantime. You know, he gave me this today. He said, I thought of it. I said, you know, even before I became saved. Even unbelievers, if they believe, things will work for them. Selbst Ungläubige, wenn sie glauben, werden Dinge für sie funktionieren. Example, the centurion man. If they believe more than it will work for them, it will not work for you. Wie der römische Hauptmann beispielsweise, wenn sie glauben mehr als du, dann wird es für sie funktionieren und für dich nicht. La foi est très importante, on peut le voir aussi dans la vie des incroyants, parce que si eux, ils croient, là, ils peuvent même avoir ce qu'ils ont cru. Peuvent voir ça aussi dans la vie des soldats romains. Jesus marveled at this man's faith. He said, I've never seen such a faith. Not even in Israel. Not even those that have covenant with God, with my father. I've never seen such a faith. Are you getting it? Jesus war erstaunt und hat gesagt, ich habe noch nie so einen Glauben gesehen und ich war unter meinen eigenen Leuten. Et Jésus-Christ, il a été étonné, il a dit, j'ai jamais vu une foi comme sa foi. You know, before we came to Deutschland, bevor wir nach Deutschland gekommen sind. Avant que nous sommes venus en Allemagne. I believe I was, let me see. I did not know the truth. But one thing with me was, I believe Christ. Just like the centurion man. Once I say something that I believe God have done it, nothing can shake it. Papa was coming here. And I told you, Tania, the other day. Praise the Lord. Hallelujah. And he was even not here. But I said it that he was already here. And people said they saw him in Lagos. I said, that is not my husband. My husband that I know is already in. Are you getting it? Mm-hmm. You know, and when Papa finally left, and I told them that it is now he left, they said, eh? So all this time, even Papa's mother came to me at home and said that he heard that Papa was still in Lagos, that he have not gone. I said, that is not my husband. Maybe your son, but not my husband. I don't know. Because my husband phoned me every day from there that he has gone. So if your son is the one phoning you, I don't know. But my husband is sorry. Praise the Lord. Hallelujah. You know, then what I understand concerning, I just believe that the Lord has done it. That was all I have. And I never allow anything to shake it. And when Papa finally was no longer in Nigeria, and I told the people, I went to my mother, I said, Papa has finally gone. Said, yeah, have you not gone before? I said, I was believing Christ. He said, eh? And your mother-in-law was here, and you were still saying you were. I said, yes. I said, he was already gone. He was already there. But you cannot see him. That's why I cannot even help you. I cannot even, I was not able to say it to you because I don't want unbelief. Mm-hmm. And doubt and fear. Mm-hmm. What are we going to do? What are we going to do? Leave him alone. Mm-hmm. Are you getting it? So you can see that even with my going to church, just a church goer. I was just a church goer. You understand me? But I believe like that centurion man. Mm-hmm. I was believing Christ. Mm-hmm. Matters to him a lot. Amen. He walked through belief. Mm-hmm. Are you getting it? Der Herr wandelt durch Glauben und auch ich habe dieses Beispiel, dass ich genauso wie der römische Hauptmann, der eigentlich gar keinen wirklichen Bezug zu dem wahrhaftigen Jesus hatte, einfach daran geglaubt habe, was Jesus einfach auf ein Wort gesagt hat, weil ich selber einfach jemand war, der immer wieder gesagt hat, ey, wenn ich das in Jesus Namen glaube, dann ist das so. Und dann wird mir das auch niemand ausreden. Und so war das auch in dem Fall, als es darum ging, dass mein Mann und ich nach Europa auswandern wollten und mein Mann auf dem Weg nach Europa war und leider in Lagos noch festsaß und ich zu der Zeit aber noch selber in einer anderen Stadt war, weil er vorgehen sollte. Er sollte vorher erstmal in Europa ankommen und sollte mich danach holen. Und die ganze Familie hat dann die ganze Zeit immer gefragt, okay, und ist mein Mann schon in Europa angekommen? Ist er schon in Deutschland? Wie läuft es? Wie sieht es aus? Und ich habe die ganze Zeit gesagt, er ist schon da, er ist schon da. Praise the Lord, er ist schon da. Und selbst meiner Schwiegermutter habe ich das Gleiche erzählt. Und meine Schwiegermutter hat dann irgendwann sogar gesagt, ey, ich habe aber gehört, dass mein Sohn in Lagos gesehen worden ist. Also an der Stadt gesehen worden ist, wo der Flughafen ist, zu dem er ja eigentlich nach Europa geht. Und habe ich gesagt, ey, es kann sein, dass dein Sohn da gesehen wurde. Mein Ehemann ist in Europa. Deswegen weiß ich, wovon du redest. Also er ruft mich tagtäglich an. Ich weiß nicht, wer, mit dem du telefoniert hast oder wen du gesehen hast, aber es ist nicht mein Ehemann. Und mit dieser Attitude bin ich ihr gegenübergetreten, weil ich einfach daran geglaubt habe, dass der Herr es schon gemacht hat und dass mein Mann schon da ist. Und erst später konnte ich dann, als er dann wirklich in Europa, also physisch in Europa angekommen ist, konnte ich es dann meiner Familie sagen. Und meine Mutter war so schockiert und sagte, du warst so confident und so... So mutig und hast das vor deiner Schwiegermutter auch so gesagt und ich habe dir das hundertprozentig einfach geglaubt und ich dachte, es war wirklich so. Ich dachte, ja, ist auch so, es ist auch so, weil ich konnte es euch ja nicht offenbaren, weil ihr das dann noch nicht verstehen könnt, weil ihr halt fleischlich denkt und nicht in Christus. Und so war ich drauf, obwohl ich dann nur ein bisschen, noch nicht mal wirklich Wahrheit hatte, einfach nur eine normale Kirchengängerin war, weil ich einfach an dieses Prinzip von Christus geglaubt habe, hat es funktioniert. Und deswegen, das zeigt einfach, dass der Glaube so wichtig ist. Amen. Please, let me quickly say this. Amen. I want to add something before I will you will say it. You know. Okay, you can say it. Say it. Okay. Je vais donner un exemple comparable aux soldats romains, parce que quand j'étais encore au Nigeria, j'avais pas encore la vérité. Je croyais en Jésus-Christ, mais j'avais pas encore vraiment la vérité. Mais j'avais une foi comparable à celle du soldat romain. Mon mari, qui était venu avant moi ici en Europe, avant même qu'il soit vraiment arrivé en Europe, je disais déjà à tout le monde qu'il est déjà en Europe, parce que je ne voulais pas que l'incroyance des gens puisse ramener des doutes. Et j'étais convaincu que le Seigneur avait déjà tout prévu. Donc ici, le Seigneur prévoit quelque chose, donc c'est déjà accompli. Donc, et même à ma belle-mère, j'ai toujours dit que mon mari est déjà en Europe, or que il y avait d'autres personnes qui nous ont dit qu'on l'a vu dans la capitale. Ou alors même ma belle-mère me disait que oh non, je lui ai parlé. Mais moi, je lui ai toujours dit, je ne sais pas à qui tu as parlé, ça peut être son fils peut-être, mais moi, mon mari, il est déjà en Europe. Et là, on peut voir que la foi est vraiment très très importante. Peu importe les circonstances, on doit toujours avoir confiance en ce que l'Éternel nous a promis, et ce que l'Éternel nous a promis est une chose déjà accomplie. Donc on peut voir que la foi, non, par exemple, ouais, que la foi est très très importante pour dans le royaume des cieux et pour l'Éternel. Praise the Lord. Amen. You know, when my sisters then, when they heard it that when Papa was finally gone, and I told them that he has now gone. They said, hey, does it mean he was still in ladies' world? Your mother-in-law was right. I said, yes. They said, hey, which type of faith is that? Come and teach us, please. Upon all the fight that she fought with, it was real fight. She said, my son, somebody said he met him in Lagos. I said, I said, an hour for all these people. How will somebody with just be telling you lies? And you are believing. He don't want you to be panicked. Oh, what is that? Are you getting it? Then my sister, they were all jumping up. They said, eh? They said, but look at. He said, where did I get the faith? I was so sure that upon all, that I did not even think of what about if he did not go. Mm-hmm. I said, for me, what about if he did not go was not in my calendar. Mm-hmm. I don't have that in my dictionary. He has gone. Because I believe the Lord has said he has gone. Mm-hmm. You know, please believe Jesus Christ. Mm-hmm. You are not saying something different. Mm-hmm. He walked through belief. The centurion man, he said, speak the word only. My servant will be healed. Amen. Are you getting it? Amen. He never doubt. He said, because I am a man of authority. If I say, if the flesh can say yes and it become yes, what about you? That is Almighty God. Amen. That is your Father. That is your victory. And you are doubting. Amen. Are you getting it? Amen. Believe Christ. Amen. Amen. Our word is the word of belief. Amen. You must believe. You learn. You fight the good faith to believe in. Amen. You understand me? That is the fight now remaining for us. Amen. To believe Jesus Christ no matter what. Don't allow anything to push you out. Amen. They say this, they say that. It's not your business. Amen. You believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Unsere Welt ist eine Glaubenswelt. Deswegen müssen wir glauben, egal was die Menschen uns herum sagen. Und auch meine Geschwister, als sie mitbekriegt haben, was passiert ist, waren sie so schockiert und haben gesagt, ey, gib uns, wir wollen diesen Glauben auch haben. Wie hast du das gemacht? Das ist so krass. Hattest du keine Angst? Was ist, wenn das da hinten losgegangen wäre? Und er wäre immer noch in Lagos gewesen. Und dann habe ich gesagt, ey, das... I will pack our load out of the two rooms we are living. I packed to my mother's house. That was what made my mother-in-law came and started shouting. He said... Your husband have not left Lagos and you pack clothes. What about if he did not go and he come back to Benin? Where will he stay? Will he come and be staying in your house? I said, eh? Where's all these lies coming from? Eh? If it's not, it's illegal, then go and look for him. I'm telling you, so who are you going to believe? Me or those people? That are lying, that want you to fall into panic. You understand me? You believe to the extent you act on it. I did not say, let me wait until he goes, then I pack the load out. I believe he was gone, then I started packing. Just like we did that of the house here. Just like Mercy did in that of Uni. I don't know if you can remember. That faith, I'm sure it's a gift. Amen? It's a gift. I never doubt. Once I say yes, that yes, nothing can move me. If even anything is opposite it. Even when there is nothing to hope for, like Abraham. That's why Abraham was called the father of faith. Are you getting it? There was nothing to hope for. He believed. Are you getting it? It is when there is nothing to hope for that things even work better for God's children. The glory goes to him alone. Amen. Praise the Lord. Amen. Und in diesen hoffnungslosen Fällen ist es sogar noch besser, weil dann all das, all der Lob und all die Herrlichkeit an Christus geht, ne? Weil wirklich sein Name gepriesen wird und der Dank nicht an irgendeinen Zufall oder irgendeine andere Sache geht, weil es wirklich nur er ist, der in hoffnungslosen Fällen halt die Lösung schon ist. Und auch in dieser Situation mit meinem Ehemann, ich habe auch damals, bin ich aus unserer Zwei-Zimmer-Wohnung und halt auch ausgezogen und bin dann zu meiner Mutter gezogen mit unseren ganzen Sachen. Und das hat natürlich auch alles schockiert, weil ich dachte, okay, anscheinend macht sie ernst. Der ist anscheinend wirklich schon in Deutschland angekommen, weil sonst würde sie doch nicht ihre Wohnung abmelden, ausziehen und dann halt zu ihrer Mutter ziehen, um von da dann selber irgendwann nachzugehen nach Deutschland. Aber ich habe einfach geglaubt und deswegen habe ich es auch einfach so durchgezogen. Und egal, auch wenn meine Schwiegermutter mir versucht hat, Angst zu machen oder mir versucht hat, das auszureden oder mich versucht, irgendwie mir irgendwie was anderes aus mir rauszuholen, ich bin dabei geblieben, weil ich einfach geglaubt habe. Und so war das halt einfach immer. So war es auch, als wir in dieses Haus gezogen sind oder als meine Tochter auch in die Uni zugelassen worden ist. Das ist einfach eine Gabe und nach der wir einfach im Wandel, im Glauben, in Christus wandeln. Und es ist eine Entscheidung zu glauben. Und ja, doesn't matter how long it takes. Yeah. Believe it. Und es ist egal, wie lange es dauert. Wir sollen dennoch einfach glauben und vertrauen. Même mes sœurs sont venues vers moi et m'ont demandé quand. Finalement, quand mon mari est arrivé en Europe, je leur ai dit qu'il est vraiment arrivé. Et pendant tout ce temps, il était encore là, mais j'avais déjà cru parce que le Seigneur l'avait déjà promis. Et ils étaient tellement étonnés qu'ils m'ont même demandé de leur expliquer d'où vient cette foi et de leur apprendre cette foi. Donc on peut vraiment voir que c'est très très important parce que notre monde, le royaume, notre royaume des cieux est un royaume de foi. Donc, et c'est comme ça qu'on a aussi eu cette maison ici, ou alors comment ma fille moi aussi a eu sa place à l'université. On a cru et on a aussi agi selon notre foi. Parce que j'ai directement démissionné notre appartement, notre appartement de deux chambres qu'on avait, et j'ai même pas pensé à ce qu'on va faire si par exemple il va pas quitter le pays et il doit revenir. Et moi qui étais déjà de retour chez ma maman pour le rejoindre à partir de là. Donc quand on dit quelque chose, un enfant de Dieu dit quelque chose, il doit être conscient, conscient que la chose qu'il confesse est vraiment finale. Parce que ce qu'on dit devient automatiquement une loi. Parce que ce que un roi dit devient automatiquement une loi, et on est des rois à partir à travers notre roi Jésus-Christ. Und dass wir einfach das mit dem dass sie ausgezogen ist aus der Zwei-Zimmer-Wohnung, dass wir einfach glauben müssen, immer abhängig von dem, was Leute sagen oder denken, und dass wir das auch hier so gemacht haben bei dem Haus und auch bei meinem Studium. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, to operate in faith, you are to know that you are here but not of here. You must know that. Um im Glauben zu wandeln, musst du wissen, dass du nicht von hier bist, dass du hier bist, aber nicht von hier bist. Pour agir à travers la foi, tu dois savoir que tu es ici, tu es dans ce monde, mais que tu n'es pas de ce monde. Amen. Yeah. You must know that you are operating from another world. Mm. And that world is more real than the physical world. Mm. Und wir müssen wissen, dass wir von einer anderen Welt sind. Diese andere Welt ist realer als die physische Welt. Et on doit savoir que qu'on vient d'un autre monde, d'un monde du royaume des cieux qui est plus réel que ce monde. Amen. Amen. We are operating from another world called Christ. Christ, that world is the world of Christ Jesus. Mm. And he is real. Amen. You understand me? Mm. And you know, because if you do not know that he is real, things will come up that make you doubt. Mm. Wenn du nicht weißt, dass, dass er real ist, dann werden Dinge kommen, die dir... die dich zum Zweifeln bringen werden. Et si tu n'es pas conscient que Jésus-Christ et son monde sont réels, il y a des choses qui vont venir, qui vont te pousser à douter. You know when Jesus was here, anytime he wants to operate, you will just see that he's here but not of here. He was going to feed thousands. He did not look for job and be working hours upon hours. To have trailers of bread. The bread is where his bread came from, somewhere else. Mm-hmm. Where he belong. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Everything are reserved for us there mm-hmm. in heaven. And because once you're speaking it, is you're bringing them out. Mm-hmm. Until you believe and you say it, it will be there and it will be there. You are no longer, you don't belong here. Here system is not yours. Mm. And that is why you will keep on, you never arrive. Mm. But if you look at heavenly system which belongs to you, that's where nobody can beat you. Mm. Are you getting it? Mm. And nothing can steal your joy, your peace. Learn, we will go there on Sunday again, amen? Mm. Our heavenly world is our world. Die himmlische Welt ist unsere Welt und wir müssen lernen, darin zu leben. Dann kann auch nichts unsere Freude, unseren Frieden stehlen. Auch genauso wie Jesus, als er das Brot vermehrt hat, kam dieses Brot nicht von hier, sondern es kam von vom Königreich von Christus. Er hat es ausgesprochen, er hat es hier rein in diese Welt gesprochen. Und so war es dann halt auch da. Und so sollen wir halt auch sprechen und wandeln in seinem Glauben. Er kam nämlich, um uns beizubringen, wie wir er leben, weil er hat es uns vorgemacht. Jésus-Christ est venu pour nous donner l'exemple. Enfin, il a été exemplaire pour nous. Donc, on doit vivre nos vies comme lui l'a vécu. Donc, quand on... par exemple, quand Jésus-Christ a multiplié le pain... Et de toute façon, il n'a pas cherché à trouver un travail ou alors à chercher des boulangers pour faire du pain. Il a cru que ce qui est dans son royaume peut aussi se manifester ici sur terre parce que son royaume est plus réel que ce monde ici. Et c'est la même chose avec nous. On doit croire, si on n'est pas capable à croire, à vraiment croire que tout ce qu'on a dans le royaume des cieux peut se manifester ici, on va jamais l'avoir parce que tout ce qui est réservé pour nous dans le royaume des cieux va seulement se manifester si on y croit et si on le prononce aussi. Et c'est pour ça c'est très important de vraiment croire qu'on est dans ce monde mais pas de ce monde et que le monde et que le monde de Jésus-Christ est notre monde et que ce monde est vraiment plus puissant et plus réel que ce monde ici. Praise the Lord. Amen. Again, when Jesus was here, he was here but not of here. Everything of him were of another world, mm-hmm. heaven. They were all from heaven. Mm-hmm. Amen. Amen. Als Jesus hier war er nicht von hier. Alles von ihm war vom Himmel. Quand Jésus-Christ était ici sur cette terre, il n'était pas de cette terre et tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait venait du royaume des cieux. Everything in the natural world, they are all lies, they are fake. Alles in der natürlichen Welt ist eine Lüge, ist verfälscht. Parce que tout ce qui est dans le monde naturel est un mensonge. Only things of Christ's world are real, are original. Nur die Dinge von der Welt von Christus sind real, sind das Original. Seulement les choses du royaume des cieux sont réelles et sont originales. We'll close with Mark 11, please. Markus 11. Mark 11. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 11 from verse 12. Markus 11, Vers 12. Mark 11, Vers 12. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Amen. Jesus was hungry. Jesus war hungrig. Jésus Christ avait faim. Amen. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came. If haply he might find anything thereon. And when he came to it, and found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto him, No man eat fruit of thee hereafter forever. And this and his disciples heard it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And in verse, because of time, from verse 19. Verse 19. It was the next day when they were not coming back. Amen. Und am nächsten Tag. And when evil was come, he went out of the city. Verse 20. And the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the root. 21. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold the fig tree, which thou causest is withered away. Then Jesus, verse 22, Jesus was not surprised. Amen. Peter was surprised. And Jesus answered, said unto them, Have faith in God. Are you getting it? Have faith in God. What you speak is not flesh and blood, it's God. Was du sprichst, ist nicht Fleisch und Blut, sondern Gott. Amen. Chair et os, mais Jésus-Christ, mais Dieu lui-même. You know, once you speak Christ, it must accomplish what you send it to do. It's a must. It is incorruptible seed. Weil es ein unvergänglicher Same ist. Quand tu prêches Jésus-Christ, la chose que tu, enfin, ce que tu prêches doit s'accomplir parce que c'est un grain qui doit pousser. Christ never fail. Faith never fail. Christus versagt nicht, der Glaube versagt nicht. Parce que Jésus-Christ n'échoue jamais et tout comme la foi. And we will not start from with you. Und es wird dich bei dir anfangen. Et ça va pas commencer avec toi. Are you getting it? Amen. Amen. And Jesus answering said unto them, Have faith in God. For verse 23, For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt. That is where the problem is. That's the problem, Zweifel. Doubt. Amen. Again, my mother-in-law came to make me doubt. Meine Schwiegermutter hat versucht, mich zu Zweifeln zu bringen, aber ich habe es verweigert. Comme par exemple, ma belle-mère a essayé d'introduire le doute, mais je l'ai rejeté. Amen. Things will come to make you doubt. Dinge werden kommen, um dich zum Zweifeln zu bringen. Des choses vont venir qui vont te pousser, qui veulent essayer de te faire douter. What about if it did not work? Will make you doubt. Was, wenn es nicht funktioniert, wird dich zum Zweifeln bringen. The fear of what about if it did not work. La peur du rapport, si tu penses, enfin si quelqu'un vient te dire, et si ça fonctionne pas, là tu peux commencer à douter. If you believe, if they laugh at Jesus, you know you don't have that fear. Aber du glaubst, dass wenn sie lachen, dann lachen sie Jesus aus, dann wirst du diese Furcht nicht haben. Mais si toi tu crois que si il se moque de toi, il se moque de Jésus-Christ, tu vas jamais douter. The longer time goes on, amen. Amen. The longer time goes on that you know, yes, Abraham, 20 something years. Amen. We know it will make you doubt. Doubt will come. Something doubt will come because everything will be fighting you. Umso mehr werden Zweifel kommen. Dinge, alles wird dich bekämpfen. Tout va te combattre et si les choses prennent du temps, là aussi ça peut te pousser à douter. Amen. Ou ça peut t'emmener au doute. Things will come, but you never allow them to kick in. Dinge werden kommen, du wirst nicht zulassen, dass der Zweifel dadurch austritt. Donc il y a des choses qui vont s'opposer à toi, mais tu vas jamais permettre à les circonstances de te faire penser. Let me give you one secret. The more time is going, the more your joy should be even plenty. Umso mehr Zeit more. Vergeht, umso mehr soll man the more, the bigger the testimony. Umso größer das Zeugnis. Plus le temps passe, plus ta foi, non, ta joie doit s'augmenter parce que ton témoignage sera encore plus grand. Amen. Amen. Anybody can have this. You know, somebody can save you before the fire, but what if inside the fire? Are you getting it? Even your father can beg before the fire. But people can come and beg the king before the fire. But inside the fire is only him. The glory, the love value is glory so much. The glory goes to him alone. Amen. And that's why you know that it's getting worse. Things are not working. It's really victory for you. Genauso wie bei den drei hebräischen Jungs, dass bevor sie in den Feuerofen geschmissen worden hätten ihre Eltern und hätten enge Freunde noch für sie betteln und bitten können und hoffen können, dass sie vielleicht aus Mitleid doch verschont werden, dass der König sich doch erbarmt, weil der König sieht, dass, keine Ahnung, dass die Unterschriften gesammelt haben, dass die irgendwie ihm Geld angeboten haben oder ihn angefleht haben, geweint haben und sonstiges gemacht haben. Aber im Feuer, da kann niemand mehr dich physisch retten, weil du brennst dann schon, es ist vorbei. Und deswegen will der Herr ja auch, ist es ja auch so gut, umso schlimmer es wird, umso krasser Situation wird, umso mehr wird der Herr verherrlicht, weil nur er dann in dieser Situation wirken kann. Das Fleisch ist in dieser Situation machtlos, machtlos und kann dir nicht mehr helfen. Nur noch der Herr ist dann deine Hilfe. Und deswegen, umso länger es dauert, umso besser für den Herrn, damit er verherrlicht wird und nicht das Fleisch. Et si les choses prennent du temps, le plus le temps passe, plus l'Éternel sera glorifié. Tout comme, par exemple, s'il y a ton mère, ton père ou ta mère peuvent te sauver d'un incendie. Mais si, par exemple, t'es déjà dans le feu, c'est seulement Dieu lui-même qui peut te sauver. Parce que c'est, il y a aucune chair qui peut venir à ton aide parce que vous allez brûler ensemble. Mais c'est seulement l'Éternel qui peut te sauver, tout comme il a fait avec les trois garçons hébreux. Praise the Lord. Hallelujah. And not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass. He shall have whatsoever he said. Amen. Verse 24, therefore I say unto you, 24. What things soever you desire, when you pray, believe, and not when you see, you believe. When you pray, you believe and never allow any doubt to come in. Wenn ihr betet, dann the length of time we want to bring doubt. Umso länger es dauert. People we are around, we want to bring doubt. What is the others are having it, we want to bring doubt. You have been waiting for years upon years, we want to bring doubt. You never go there. Your victory is more real, even when you cannot even see it, than when you can see it. We start from there on Sunday. Amen. Und dein Sieg ist sogar realer, wenn du ihn nicht siehst, als wenn du ihn siehst. Und da werden wir am Sonntag weitermachen. Donc, ta victoire est même plus réelle avant qu'elle se manifeste physiquement. Et là, on va continuer le dimanche. Praise the Lord. Hallelujah. Look at Jesus' body. It was real. Though people cannot even, you know, it's only those that he appeared to that saw him. Amen. And if they are saying it to them, they will say, no, there's nothing like that. Are you getting it? That is real. Your victory is more real. Genauso, wenn du dir den Körper von Jesus anschaust, nach der Auferstehung, würden Leute auch sagen, ja, wir haben ihn nicht gesehen, deswegen ist er nicht da, aber er ist da und er hat sich den Leuten gezeigt. Tout comme avec, avec le corps de Jésus-Christ, par exemple, après sa résurrection, il s'est seulement montré à certaines personnes, et beaucoup de personnes vont dire que non, c'est pas vrai, mais nous, on est sûr et certain, on a la foi que c'est vrai. Amen. Amen. Just like the message that Togeva preached on Easter, that Abraham have already given the Isaac to the Lord. He already see that boy dead. Amen. Amen. You in your heart, you believe. Believe. And you know, he sees the heart more than the outside. In unserem Herzen glauben wir schon, dass genauso wie Abraham geglaubt hat, dass dieser Sohn schon tot ist. Weil der Herr sieht das Herz, das, er sieht das Herz mehr als das Äußere. Et comme Abraham avait déjà cru que son fils est mort, quand il s'est mis en route, on doit aussi toujours croire dans nos cœurs, parce que l'Éternel voit d'abord nos cœurs, et si quelque chose est déjà inscrit dans nos cœurs, cette chose est déjà, c'est déjà accompli, c'est déjà manifesté. It is not you believe that that, like he said also, he said it is not you don't believe that you are going to give Isaac to him. You believe you have given him. Amen. And you see the difference between I've given him and I'm going to give him. So also you believe I have it done and not I'm going to have it. You can see the two. All the time it's always I'm going to have it. I'm going to have it. Your mind is always I'm going to have it. I'm never have it. And that's where the problem is. Genauso auch, wie Abraham geglaubt hat, dass sein Sohn schon tot ist und nicht geglaubt hat, er hat geglaubt, dass er seinen Sohn schon getötet hat und hat nicht eben geglaubt, dass er seinen Sohn noch tot töten wird. Und genauso sollen wir auch einfach glauben, dass wir nicht glauben, dass wir glauben werden, sondern glauben, dass wir schon glauben. Also dass wir nicht in einem Prozess des Werdens sind, sondern schon in dieser Tatsache des Seins sind, dass wir schon glauben, dass wir das schon sind. Amen. C'est comme comme notre frère avait prêché samedi. Abraham a déjà cru qu'il avait déjà sacrifié son fils. Et il ne s'est pas dit qu'il va sacrifier son fils. Parce que quand Dieu lui a parlé, il a directement répondu. Et c'est aussi la même chose avec nous. On doit croire qu'on est déjà guéri, pas qu'on va être guéri. On doit croire qu'on est déjà riche et pas qu'on va être riche. C'est ça la différence qui est très importante. Parce que si on croit que la chose est déjà accomplie, on va aussi agir ainsi. Mais si on croit que cette chose doit d'abord se manifester afin qu'on puisse croire, là on n'a pas notre victoire. I'm going to have it and I have it are two different things. Ich werde es haben und ich habe es schon, sind zwei verschiedene Sachen. Je vais avoir quelque chose ou j'ai déjà quelque chose sont deux choses différentes. You know, before this time, any time. Yes, anything of God, I say, I claim it. I was so used to saying, I claim everything. And the Lord said, I claim them because I believe I don't have them. If you have it, you don't claim. Are you getting it? To claim and to have are two different things. What you have, you don't claim it. It is what you believe you don't have that you claim. Früher habe ich in der Vergangenheit immer Dinge. Because in Nigerian churches we were used to claiming that the pastor is saying something. Say I claim it. It belongs to me. The Lord said it's wrong. You understand me? He now said, if I am claiming, I will never have. Because I'm walking by sight, and I'm walking by who I am. And I, you know, if I believe I have this, if I have this, and I believe and you are going to give it to me, are two different things. If I have money with me here and I have it in the bank, they are two different things. They are not even the same. Und ich war früher jemand, der immer sehr gerne gesagt hat, dass ich die Dinge des Herrn einfordere oder beanspruche oder annehme oder für mich sozusagen greife. Ich greife meinen Sieg, ich greife meine Heilung, ich beanspruche meinen Gewinn. Aber er hat halt auch gesagt, du forderst oder du greifst nach diesen Dingen, weil du immer noch glaubst, dass du sie noch nicht hast. Deswegen greifst du nach etwas, deswegen holst du dir etwas, deswegen nimmst du dir etwas, weil du glaubst, dass du es noch nicht hast. Weil du kannst ja nicht dir etwas nehmen, was du schon hast. Und genauso ist es ja auch mit beispielsweise mit Geld, dass ob ich jetzt das Geld mir noch holen muss oder das Geld schon besitze, sind ja zwei verschiedene Sachen, weil da Raum ist, eine räumliche und auch eine Distanz sozusagen ist, wo genug Zweifel und Unglauben zwischenkommen kann, um mir weiß zu machen, dass ich die Sache niemals haben werde. Ja. Et, avant d'avoir vraiment la vérité, je réclamais toujours certaines choses de l'Éternel. Mais l'Éternel m'a aidé à comprendre que si tu réclames quelque chose, ça veut dire que tu ne crois pas vraiment que tu possèdes cette chose déjà. Donc, on va en parler encore plus le dimanche. Mais faut savoir vraiment qu'il y a une différence entre avoir quelque chose ou alors se dire que je vais avoir quelque chose. Parce que si tu crois vraiment Jésus-Christ à son accomplissement sur la croix, et si tu connais ton identité, tu sais que tu possèdes déjà tout et pas que tu vas avoir toutes ces choses. Praise the Lord. Amen. Please, if you have any questions.